Transparenz für die Ohren. Offiziell endlich zur heutigen Team-Polgif-Sitzung. Ich sehe bereits, dass eine Aufzeichnung läuft. Protokoll müssen wir heute nochmal alle zusammen übernehmen. Ich habe allerdings einen neuen Protokollanten, eine neue Protokollantin gefunden, die uns innerhalb der nächsten Wochen wahrscheinlich dann bald regelmäßig beglücken wird. Moderation mache ich mal wieder, falls es da keine Widerworte gibt. Für heute aber das Protokoll, ich werde es aber ein bisschen draufschauen, ansonsten bitte ich euch darum, dass ihr alle etwas mithelft und besonders schaut, dass ihr eure eigenen Redebeiträge, wenn ihr sie schon nicht selber protokolliert, mindestens nochmal Korrektur lest, wenn ich sie geschrieben habe, nicht, dass ich was Wichtiges falsch verstehe oder falsch reinschreibe. So viel dazu. Punkt Organisatorisches. Was gibt es Organisatorisches denn noch zu sagen? Scheinbar nichts. Dann kurze Zwischenfrage, bin ich zu verstehen, weil ich habe hier schon den ganzen Tag so Internetschluck auf. Gut, sehr gut. Das höre ich sehr gern. Gut, dann kommen wir zu den laufenden Projekten. Thema bundesweite Themenwochen. Wir hatten es gerade schon kurz andiskutiert. Ich übergebe dafür zunächst einmal wieder direkt an Michael Berndt. Ja, ich war gerade nicht da, insofern weiß ich nicht, was ihr andiskutiert habt. Aber ganz kurz, Vorbereitung, Materialien etc., das ist alles im Plan. Am 28. haben wir ja abends ein Infomumble geplant, um die Materialien vorzustellen und vielleicht letzte Ideen, Anregungen entgegenzunehmen. Hier die Bitte, das doch über Mailinglisten etc. in den Landesverbänden zu bewerben. Und Hermi hat gestern Abend bei unserer Gruppensitzung vorgeschlagen, doch einen zusätzlichen Themenabend im Februar noch zu machen, wo das Thema BGE nochmal den Mitgliedern vorgestellt wird, auch ein bisschen diskutiert werden kann, so als innerparteiliche Bildung. Das finde ich eine wunderbare Idee, wenn wir das hinbekommen, ruhig regelmäßig noch so ein Bildungsmumble zu den einzelnen Themen. Frage Gernot, sie hat eine E-Mail-Adresse, hat sie mit dir schon Kontakt aufgenommen? Ja, wir haben uns auch schon verständigt. Das läuft schon an. Ja, ist okay. Also ich habe ihr gesagt, dass ich dabei bei der Organisation behilflich bin und auch schaue, dass wir entsprechende Leute für die Fragestellung zum BGE bekommen. Ja, sehr schön. Gut, das ist dann von mir zu dem Thema erstmal alles. Da habe ich eine Frage. Habt ihr euch mit Patrick Bayer da eventuell nochmal kurz geschlossen? Weil am 28.01. ist Europäischer Datenschutztag, nicht, dass der da auch was am Vorbereiten ist. Das wäre ärgerlich, wenn das kollidiert. Ja, das wäre ärgerlich. Weiß ich jetzt nicht. Weiß jemand aus Schleswig-Holstein etwas? Also es geht ja darum, dass eventuell parallel im Mumble dann eine Veranstaltung ist, Astrid, nicht? Beispielsweise, ja. Ja, gut, ich nehme das mal auf. Ich werde bei Patrick nochmal nachfragen. Sonst kann aus Schleswig-Holstein von der Fraktion ist wahrscheinlich keiner da, um da was zu sagen, ne? Gut, ich melde ihn gleich mal. Wunderbar, vielen Dank. Oder hat jemand Twitter und kann ihn antwittern? Patrick Breyer antwittern? Patrick Breyer hat kein Twitter. Also der Account, der von ihm existiert, wird von ihm, soweit ich nicht gelesen. Ah, wunderbar. Dann bin ich ja doch nicht alleine. So, noch weitere Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir weiter. Freiheitsserver. Astrid, das hast du mir reingeschrieben, denke ich, derzeit keine Neuigkeiten. Das habe ich jetzt gerade wieder gelöscht. Jetzt hat das jemand rausgelöscht? Das habe ich gelöscht. Da habe ich mich verguckt. Der Slash ist nicht da, oder? Nee, wohl nicht. Nee, dann gibt es tatsächlich derzeit keine Neuigkeiten. Gut, aber so Bottomline läuft. Soweit ich weiß, ja. Gut. So, dann gucken wir weiter. Stichwort Wahlkampf Baden-Württemberg. Also jemand hat was reingeschrieben. Ist dieser jemand da? Nun, da ihm scheinbar nicht so zu scheint, gucke ich mal oder lese ich mal vor. Genau, Sammlung letzten Donnerstag beendet. Ich nehme an, das war dann wohl die Deadline. Status 31 Wahlkreise von 70 eingereicht, bisher mindestens 22 zugelassen, Rest folgt noch. Gut. Wahlkampf Rheinland-Pfalz, da kann ich wohl an Enervigo geben. Ja, kurz, erstmal guten Abend. Wir planen zurzeit mehrere Diskussionen, also Art Podiumsdiskussionen, Vorträge. Da wollen wir unsere Partei ein bisschen vorstellen und probieren, ein bisschen Presseecho zu bekommen. Dann gibt es, was ich hier noch aufgeschrieben habe, ist am Donnerstag ist nochmal ein länderübergreifendes Mumble. Wäre interessant, also Baden-Württemberg weiß das, auch für Sachsen-Anhalt. Da geht es nochmal um den Wahlwerbespot und noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir vielleicht zusammen machen wollen. Dann unser nächstes Wahlkampf-Mumble am Freitag ab 20 Uhr. Und ja, das andere lese ich gleich bei RLP vor. Da will ich noch ein paar Links ansetzen. Gut. Gibt es soweit schon mal Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Wahlkampf, da steht jetzt nur das Wahlkampftreffen drin. Gibt es noch jemanden aus Sachsen-Anhalt, der dann kann? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sag ich was dazu. Genau, Paul, dann sag ich. Du sagst Sachsen-Anhalt. Ja, also Ernst hatte sich heute bei mir gemeldet und nochmal darum gebeten, dass wir dazu aufrufen, doch am Samstag und Sonntag möglichst viele Leute nach Magdeburg zu schicken, denn dort wollen sie eine Haustüraktion machen, sozusagen die Leute von Haus zu Haus besuchen und sehen, dass sie dort ihre Unterschriften zusammenbekommen. Und zusätzlich soll es auch noch mindestens einen Infostand geben. Am Samstag ist wohl auch Markt, also da werden dann auch Leute gebraucht, die kräftig an Ort auf der Straße sammeln. Von daher nochmal der Aufruf, möglichst viele Leute halt nach Magdeburg zu schicken, insbesondere jetzt am Wochenende, denn am Montag ist definitiv Deadline, wo die Sachen abgegeben werden müssen. Und da lohnt es sich dann wirklich nur noch dort zu sammeln, wo man auch die entsprechenden Unterschriften dann beglaubigen kann am Montag und dann auch bei der Landeswahlleitung abgeben. Sehr gut. Ja, dann danke ich dir dafür. Thomas? Ja, nur eine Frage. Wie ist denn der Stand der Unterschriften? Weiß das jemand? Also im Wiki stehen nach wie vor 390, glaube ich, mit Stand vom 11. Aber die letzten Tage wurden wohl wahnsinnig viele eingetütet und zu den verschiedenen Ämtern geschickt, um sie dort beglaubigen zu lassen. Wie viele nun effektiv noch benötigt werden, das weiß ich allerdings nicht. Okay, ich frage nur nach, weil ich auch nur diesen Stand kenne und ich auch weiß, dass ein paar Brandenburger auch zur Unterstützung unterwegs waren. Ja, nee, insgesamt sind es wohl deutlich mehr. Aber es ist durchaus noch Arbeit vonnöten. Okay, weitere Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mal weiter zu Tutum. Ja, Polgif-Berichte sind dran. Bund. Astrid, was ist denn los? Ja, im Moment ist Christos krank. Das heißt, an der Stelle passiert jetzt nicht viel. Ich war jetzt am Wochenende ja auf dem TDPA. Das war von meinem Standpunkt aus eine sehr schöne Veranstaltung. Da werden dann wahrscheinlich auch einige Vorträge demnächst online verfügbar sein. Und im Wiki kommen dann nach und nach auch die Informationen zu den einzelnen Slots und die Ergebnisse so vorhanden. Dann geht es jetzt natürlich weiter in die Geschichten mit dem BPT. Es haben jetzt doch einige Menschen gemerkt, dass die Antragsfrist demnächst endet. Das ist, Geoffrey, hilf mir mal, am 21. der Fall, ne? Ich dachte am Freitag, 22. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt Freitag. Ja, ich weiß es nicht ganz auswendig, aber wenn du sagst Freitag, Geoffrey, dann wird das stimmen. Ich muss nochmal nach, bevor ich hier was Falsches sage, mich blamier, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Freitag ist. Ja, müsste eigentlich auch. Ne? Das heißt also, bis dahin, wer Satzungsänderungs- oder Programmanträge einreichen möchte, sollte sie bis dahin eingereicht haben, bitteschön. Denn wir haben eine ausgesprochen gestrenge Antragskommission und die wird euch fürchterlich was auf die Mütze hauen, wenn ihr zu spät kommt. Dann Aber sonstige Anträge, Positionspapiere, dergleichen kann man natürlich auch danach noch einreichen. Ja, das ist jetzt also das, was im Moment so am Laufen ist. Dann ist ja auch jetzt im Februar die Pirate Seacon. Da sind so die letzten Züge der Organisation noch am Tun. Da bin ich jetzt nicht direkt mit drin, also wie jetzt als PolGFs nicht. Aber da lohnt es sich jetzt auch, sich langsam aber sicher Gedanken darüber zu machen, ob man Mitte Februar da hin möchte und sich das angucken möchte. Da also bitte auch das Datum im Hinterkopf haben. Meine Bitte an die politischen Geschäftsführer unter den Anwesenden, bitte verbreitet solche Informationen auch in euren Landesverbänden. Und da bin ich jetzt auch schon bei einer Kleinigkeit, wo wir uns offensichtlich ein bisschen missverstanden haben oder aber irgendwie hat was nicht funktioniert. Wir hatten ja den TPA und wir haben ja über Wochen hinweg darüber geredet, an welchem Datum das Fest stattfinden sollte. Das Einzige, was relativ spät kam, war ja das Wo. Eigentlich das Wann stand ja recht lange fest. Da wäre ich sehr dankbar, wenn wir sowas nochmal haben, dass wir sagen, okay, wir wollen das dann und dann machen. Aber wir müssen eben echt noch gucken, wo sind die Räumlichkeiten, weil uns da irgendwas um die Ohren geflogen ist oder sonst was war. Dass ihr bitte dann aber das Datum in euren Landesverbänden publik und bekannt macht. Ich weiß ja nicht, ob ihr Newsletter verschickt oder dergleichen tut. Aber auf jeden Fall, wenn sowas nochmal ist und wir recht lange vorher Termine haben, das dann auf jeden Fall schon mal mit Save the Date an die Mitglieder weiterzugeben. Das wäre sehr, sehr wichtig. Da war ich nämlich von ausgegangen, dass ihr das macht. Und da waren einfach so viele Leute überrascht, dass ich das Gefühl hatte, oh, da ist irgendwie was schiefgelaufen. Ja, ansonsten sind wir jetzt dann auch demnächst dabei mit der Nachbereitung des TDPA. Der organisatorisch, also jetzt vom Hintergrundablauf her, das war dann doch ein bisschen eine anstrengende Nummer. Da werden wir uns demnächst zusammensetzen und mal gucken, was können wir in Zukunft besser machen, wie können wir in Zukunft besser planen. Und dann werden wir für das Team PolGF-Treffen, das in diesem Jahr das nächste, und für einen weiteren TDPA nochmal Termine suchen und gucken, dass wir da auf jeden Fall was auf die Beine stellen. Gibt es dazu Fragen? Keine Frage, aber die Anmerkung, Niedersachsen hat sowas, Niedersachsen macht sowas, Niedersachsen setzt es auch zusätzlich noch auf seine Website, allein wer es liest, ich weiß es nicht. Ja, das ist ja schön, dass ihr das macht, aber wie gesagt, es gab wohl offensichtlich einige, wo es nicht war und deswegen habe ich es jetzt einfach mal allgemein gesagt. Weitere Fragen? Gut, dann gucken wir zu Baden-Württemberg. Ist da jemand da? Ich denke, dass ich... Ach genau, nochmal kurz, es sei für alle verlautbart. Es ist der Freitag, der 22., an dem die Antragsfrist endet. Bayern, ich meine, dass Olaf im Urlaub ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der gerade an einem Ort mit 12 Stunden Zeitverschiebung aufhält. Deswegen hatte ich ihn halt eh schon als entschuldigt geführt. Also, Berlin, Therese Lehnen. Zu Olaf die Anmerkung, nein, er ist nicht im Urlaub. Er ist entschuldigt, hat eine Gemeinderatssitzung und eigentlich sollte David hier sein. Okay, gut. Dann Brandenburg. Thomas, bitteschön. Ja, guten Abend, ich bin da. Wir hatten gestern unsere letzte Lab-Sitzung und ja, und was sonst noch passiert war, dass wir zwei Landratskandidaten wohl haben werden für zwei Landräte, die hier in Brandenburg nachgewählt werden. Einer ist schon gewählt für Potsdam-Mittelmarken. Pirat ist besetzt worden und also er ist noch nicht gewählt, also wir haben Kandidaten gestellt. Und wahrscheinlich fürs Havelland wird es auch einen piratischen Kandidaten geben. Dann sind wir dem Bündnis für Brandenburg, das ist ein Bündnis zur Unterstützung der Aufnahme von Geflüchteten und gegen Rechts, sind wir beigetreten. Für unseren Landesverband haben wir jetzt auch eine BGE-Beauftragung veranlasst. Das ist mit 2 Leuten besetzt. Und ja, dann gab es noch ein erfolgreiches Volksbegehren gegen Massentierhaltung in Brandenburg. Und das, obwohl wir das starke Hindernis haben, dass wir aufs Amt rennen müssen, um uns einzutragen. Das kennt man auch aus anderen Ländern. Auf der Straße zusammen wäre es halt einfacher. Aber wie gesagt, das hat trotzdem funktioniert. Und ansonsten üblichen Dinge. Und unsere nächste LAFO-Sitzung wird am 15.02. sein. Ach so, zum BGE-Beauftragten wollte ich ja sagen, ich habe auch durchaus nochmal auf die Themenwoche BGE hingewiesen und der wollte sich auch dann daran irgendwie beteiligen. Frage an dich, Thomas. Das Begehren gegen Massentierhaltung. Ihr seid mit der AG Landwirtschaft in Kontakt. Sind die informiert? Das weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Wenn nicht und du Infos hast, wär's nett, du kannst sie mir ruhig mailen, weil Annette ist da ja auch aktiv, dann gebe ich ihr das weiter. Ich glaube schon, dass sie das auch interessieren. Was willst du denn wissen? Ja, was da läuft. Ich habe den Link eingestellt und da sind eigentlich alle Infos zu haben. Ja, okay. Und wenn es weitere Entwicklungen gibt, behaltet das vielleicht im Hinterkopf. Okay, das habe ich. Ich hätte da eine kurze Frage, nicht ganz zu dem Sachthema, aber ich wurde da angefragt, haben wir eigentlich eine Position, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, zum Thema Tierversuche auf Bundesebene. Gibt es da irgendwas? Auswendig weiß ich es jetzt nicht. Ich müsste forschen gehen. Ich gucke gleich mal nach. Also zumindest in den einzelnen Landesverbänden, da gibt es teilweise etwas. Aber ich meine, wir haben auch was auf Bundesebene. Im Notfall mal in Saarland nachschauen. Ja, das Problem ist, also wir haben sowas. Ich glaube es aber auch. Ich kann es aber auch selbst nicht rekonstruieren, weil die Leute, die das einpflegen sollten, sind weit, weit, weit zurück damit und auch überfordert, das Einzelne rauszufinden. Ich glaube, wir haben im Saarland einen Beschluss, gegen Tierversuche auszusprechen. Es war halt die Intention von einigen, das auf die Bundesebene eventuell mit einem entsprechenden Antrag zu bringen. Ich habe jetzt im Vorfeld mal recherchiert und nichts gefunden, deswegen die Frage, ob es schon sowas gibt. Also wenn ich mich nicht täusche, dann war das eine dieser Dinge, zu denen es was im Wahlprogramm gab, aber nicht im Grundsatzprogramm. Also ich glaube, dass es im Wahlprogramm 13 was zu dem Thema gab. Ich meine, dass es dazu sogar Plakate gab, deswegen glaube ich, mich daran zu erinnern. Mir ist auch so, aber ich versuche gerade mal, das Wiki dazu aufzubekommen. Jo, haben wir unter 583. 583, okay. Also wir sind dagegen, nehme ich an. Natürlich. Sehr gut. Sehr gut, vielen Dank. Gut, dann können wir relativ... frohen Mutes, wollte ich sagen, weitergehen. Bremen und Hamburg, aktuell kann ich da noch nichts beisteuern. Hessen, Alex Schnapper, ist der da? Nee, der kann heute nicht, tut Dinge bezüglich der Kommunalwahl. Ach doch, ganz Hessen ist im Moment irgendwie verrückt. Niedersachsen, Thomas, bitteschön. Nee, erstmal Mecklenburg. Ach, das ist Zahlen und so. Mecklenburg-Vorpommern. Dennis Klüber, ist der da? So, jetzt darfst du, Thomas. Gut, dann will ich mal wieder meine Vertretung spielen. Außergewöhnliche Vorkommnisse haben wir nicht. An der Jobcenter-Aktion sind wir dran. Das heißt also, ich bin dran. Ich hatte ja dankenswerterweise eine Liste mit alten Daten bekommen. Die gleiche ich momentan ab und dann schauen wir mal weiter. Der übliche Hinweis auf unsere Landesmitgliederversammlung am 6. und 7.2. in Osnabrück. Gäste, herzlich willkommen. Wir versuchen diesmal auch ohne einen nicht öffentlichen Teil auszukommen. Das war ja schon mal anders. Ob wir dort tatsächlich Kandidaten für die Kommunalwahl wählen, die ja am 11. September hier in Niedersachsen stattfindet, für die KV-freien Gebiete, das wird wohl nicht stattfinden. Zumindest sieht das Wiki diesbezüglich momentan noch sehr leer aus. Und selbst die, von denen ich weiß, dass sie wieder antreten wollen, sagen, sie werden wahrscheinlich nicht genug Leute zusammenbekommen, um tatsächlich in Osnabrück eine Wahl durchzuführen. Aber zum Glück findet man ja in den Kommentaren zum niedersächsischen Wahlgesetz, der niedersächsischen Kommunalwahlordnung, nein, zum Kommunalwahlgesetz, den Hinweis, dass auch eine Urwahl stattfinden kann, die dann selbst organisiert wird in kraftfreien Gebieten. Und von daher werden wir da wahrscheinlich dann doch noch zu Kandidaten kommen. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass seit gestern bekannt ist, dass es demnächst eine Überwachungszentrale für den norddeutschen Raum, sprich Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in Sachen Telekommunikation geben wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dazu eine gemeinsame Veröffentlichung dieser fünf Landesverbände dann hinbekommt. Ich habe dazu mal ein Pad gebastelt auf unserer Presseebene. Und na, sagen wir mal 21, 30, 22 Uhr bereit, dort auch ein dann Input zu liefern oder wie auch immer. Bisher fällt mir noch nicht so ganz genau ein, wie ich da einsteigen soll, aber vielleicht hat jemand von den Anwesenden eine Idee. Damit bin ich durch. Ja, ich habe noch mal eine Frage zur LMV. Ja. Wie sieht denn die Kandidatenlage tatsächlich aus, was den Vorstand anbelangt? Weil das, was im Wiki steht, macht mir ja wirklich Sorgen. Ne? Ja, es wird demnächst auch noch eine Einladung an den BUFO geben, ganz offiziell dort doch vorbeizuschauen. Den Hinweis darauf, dass ihr vielleicht mal euch die noch verbliebene Basis angucken sollt, wenn ihr denn den Laden übernehmt. Also es sieht tatsächlich so schlecht aus, wie es dort aussieht. Bitte? Es sieht tatsächlich so schlecht. Ich nicht mehr hören. Du möchtest nicht. Es sieht tatsächlich so schlecht aus, wie es im Wiki steht. Bin ich die Einzige, die nichts mehr hört? Also ich höre alles. Ja, ich habe auch nichts gehört, aber ich komme. Bei uns treten wieder zwei ein. Wow, schön. Nochmal der Versuch. Astrid, hörst du mich? Astrid, die hört den nicht. Weil er gedacht hat, ist, dass es tatsächlich so schlecht aussieht, wie es im Wiki aussieht. Astrid, hörst du überhaupt was? Es scheint so, als läge das Problem bei ihr dann ja. Ja, also ich höre dich. Okay, jetzt stoppe ich. Jetzt stoppe ich. Okay, dann müssen wir hier wohl ein Zielgespräch führen. Ich habe auch noch kurz eine Frage an Thomas. Ja, wir hören uns ja wohl. Ja, super. Jobcenter Telefonlisten. Du hast meine Mail bekommen, du hast den Text zum Anschreiben. Wie sieht das aus? Wann wirst du die Jobcenter kontaktieren? Ich versuche das noch innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen hinzubekommen. Versprechen kann ich dir nichts. Ja, das ist schon okay. Wir sollten in Verbindung bleiben. Wenn die Rückläufe kommen, dass wir uns dann zusammensetzen in Form einer Arbeitsbesprechung per Mumble, dass wir dann die Daten abgleichen und dass wir dann, dass die Sachen dann auch online gestellt werden. Aber du schreibst mir, wenn du die Rückläufe bekommst, und dann werde ich dann diese Mumble-Sitzung dann vorschlagen und organisieren. Also was ich dann reinbekomme, geht Stante Pede dann zu dir. Okay, und ich kann mich darauf verlassen, das sind dann die aktuellen Daten, ne? Ja. Super, danke. Sehr gut. Ich gehe dann mal weiter zu NRW. Ich muss gerade mal nachgucken. Ich meine mich zu erinnern, dass sich Manfred heute entschuldigt hatte, oder? Ja, gegenüber Twitter. Genau, deswegen habe ich das, da wollte ich auch nochmal nachgucken. Gut, dann ist Manfred entschuldigt und wir gehen weiter zu RLP. Jürgen, du hast Links eingepflegt und kannst uns jetzt Dinge erzählen. Ja, zuerst auch der Hinweis auf unseren Landesparteitag oder Landesmitgliederversammlung 14.02. in Mainz. Da freuen wir uns immer über Helfer für das Präsidium etc. Dann haben wir unsere Plakate bestellt, erstmal 500 Stück. Wir waren uns in den AG-Wahlen auch einig, dass wir noch mehr bestellen, aber wir würden ganz gerne vielleicht direkt auf andere Plakate von anderen Parteien antworten, weil wir halt von der Masse her doch nicht mithalten können und dann vielleicht ein paar ganz lustige, interessante finden, was man zum Beispiel den Plakaten gegenüberstellen kann. Das wird bei uns nochmal ein Thema werden, das wir beobachten. Dann sind natürlich ganz normale Sachen für den Wahlkampf wie Infostände geplant und, was ich oben schon gesagt habe, Diskussionen. So, dann haben wir unsere Kampagne, die unter dem Motto 13 Thesen läuft. Dazu wäre es klasse, wenn das möglichst viel Piraten verbreiten würden, auch in ihren LVs, auch in ihren KVs. Super ist natürlich, wenn Leute das auch auf ihre Blogs setzen oder halt auf ihre Facebook-Seiten. Dazu habe ich mal einmal den Textlink von unserer Webseite. Ihr seht, dass ich immer vor den Links das H von HTTPS weggenommen habe. Sonst würde hier das Pad vollgebildet, sage ich einfach mal. Und unser Cliplink ist wie immer sehr gefragt. Da haben wir ja den Maniac für gewinnen können, dass der uns die schreibt. Dann, ja, das hat auch schon Auswirkungen, weil irgendwie erkennt man die Handschrift wohl von dem Maniac und es kommen doch fremde Leute, die dann auf einmal schreiben, oh, du machst was für die Piraten, finde ich klasse. Ja, Piraten sollte man sich mal wieder anschauen. Läuft auch öffentlich über Twitter, also ein bisschen aus unserer Filterbubble raus, was das auch bewirken sollte. Da habe ich auch zwei Bildlinks, die man verteilen kann. Wir haben alle Rechte auf die Clips, wir haben alle Rechte auf die Links, wir können die verändern, tauschen etc. alles machen. Gut, wie gesagt, wäre klasse, wenn das weiter verbreitet würde. Fragen dazu? Jürgen, ganz kurz, wenn ihr auch für das Präsidium für Versammlungsleitung und so niemand findet, dann melde ich nochmal. Ich rede am Wochenende um ihr Kreismitgliederversammlung hier in Thüringen. Da ist auch Thomas da, der war immer Ding in meinem Team immer Wahlleiter macht, dann überlege ich mir das. Also wenn ihr niemand findet, dann melde dich nochmal bei mir. Danke, mache ich auf jeden Fall dann. Sehr schön. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zum Saarland. Jörg, bitteschön. Ja, hallo, guten Abend. Also ich habe schon einiges reingetragen. Aktivitäten, wir haben einige Presseartikel platzieren können. Die Links habe ich einfach mal als neuen Service ins Bett kopiert, falls einer das aufnehmen will oder auch was Ähnliches in der Richtung machen will, zu verschiedenen Bereichen. Dann werden wir Leute zur Pirate Security Konferenz entsenden. Haben wir vor, wir engagieren uns zurzeit auch stark in der Bundespresse und Social Media und versuchen da den Kollegen noch ein bisschen zu helfen, haben auch einige Presseartikel da schon eingebracht und ganz erfolgreich, macht auch sehr viel Spaß. Dann nächste Vorstandssitzung von uns ist nächste Woche nach dem Team Polgef ab 21 Uhr dann auch in Mumble und das war's im Moment von uns im Großen und Ganzen. Alles klar, ich danke dir sehr und ich freue mich schon, weil dann sehen wir uns nämlich bei der Security Conference, weil ich mache dann da das der Presse. Hi, super, klasse. Müssen wir uns mal länger unterhalten. Ich habe dir ja schon einen Artikel noch angedroht, den ich dir mal weiterleiten wollte. Ich habe das nicht vergessen, ich habe nur einfach irgendwie, ja, waren lange Wochen. Aber ich kann nicht verstehen. Ich schreibe da auch an dem Ja, ich schreibe auch gerade an dem angesprochenen Artikel für die BGE-Themenwoche, dann für die Bundeswebseite schon. Aber gut, jetzt halt erstmal, gibt es noch andere Fragen an Jörg? Nicht der Fall zu sein. Dann Sachsen. Ist Marc heute da? Ich meine nicht. Ja, ich meine richtig. Sachsen-Anhalt? Auch nicht. Dann Schleswig-Holstein. Kathi. Auch nicht. Und Thüringen. Jan. Mache ich kurz in Vertretung eigentlich nicht viel Neues. Also wie ich schon gesagt habe, Erfurt-Kreis-Mitgliederversammlung jetzt am Wochenende, am Sonntag, was im Augenblick läuft. Und dann gibt es ja, wie alle wissen, in Thüringen ja diesen liebe Bernd Höcke. Entschuldigung, ja, Bernd, doch, ist richtig. Und mit seiner Deutsch morgen wieder von der AfD in Jena angesagt. Die waren letzte Woche wieder hier in Erfurt. Da hat es wieder Übergriffe gegeben. Und da ist ja, haben wir ja dieses in Thüringen dieses große Bündnis mitmenschlich in Erfurt. Und da ist am 22. ist da ein Treffen, wo ich auch hingehen werde als Vertreter für den Landesvorstand, weil der schon vorher drin war. Und mir da also die weitere Vorgehensweise für 2016 besprechen wäre und auch noch ein bisschen von der Großveranstaltung vom 9. November nochmal eine Nachbetrachtung mehr machen wäre und mal gucken, wie man das noch besser auf die Beine stellen, dass man dem entgegentreten können. Also da ist Thüringen ist in dem Bündnis mit drin, der Landesverband. Wir sind da beteiligt und steuern da also alles, was geht, dagegen. Sehr gut. Ergänzung Björn, ergänzt Bernd. Aber gut, so viel dazu. Fragen nach Thüringen? Da Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich an Gernot, Sozialpolitik. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich war am Wochenende in Kassel beim Tag der politischen Arbeit und es gab sehr interessante Gespräche am Rande. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass ich zwei Anträge einreichen werde zum Bundesparteitag. Und zwar einmal geht es um einen Antrag zur Kindergrundsicherung und einen Antrag gegen Stromsperren. Beide Anträge sollen als Positionspapiere vorgestellt werden. Ich habe hier ins Pad noch die verlinkt die beiden Pads, wo man auch noch Anregungen und Ergänzungen hinzufügen kann. Und ich werde halt am Donnerstag dann nochmals nachschauen und den Text eventuell noch ergänzen und am Freitag dann fristgerecht einreichen. Ja, Unterstützer sind noch willkommen, die diese Anträge mit unterstützen wollen. Dann wird am Freitag eine AGBGE-Mumble-Sitzung stattfinden, wie normal am 22. 20.15 Uhr und da geht es noch einmal um die BGE-Themenwoche. Auch hier möchte ich ganz herzlich Leute einladen, die damit bisschen diskutieren wollen und vorbereiten wollen. Es werden ja wohl zwei Veranstaltungen innerhalb dieser BGE-Themenwoche stattfinden. Und zwar einmal eine Podiumsdiskussion in NRW. Ich habe da mit Monika Pieper gesprochen in Kassel. Und es stellt sich immer auch die Frage, wenn man über BGE diskutiert, das hat sich auch wieder in Kassel herausgestellt, wie wollen wir das BGE finanzieren? Und da habe ich mir überlegt, dass wir dazu einen BGE-Thementag organisieren wollen. Und ja, das wird also dann das Hauptthema sein, wo dieser BGE-Thementag stattfinden wird. Das ist noch nicht geklärt. Ich werde erstmal schauen, dass ich die Referenten bekomme. Und dann gucken wir mal, ob wir das eventuell wieder in Mainz stattfinden lassen oder vielleicht in Frankfurt oder in Sachsen. Anhalt, da schaue ich mal nach. So, das war's von meiner Seite. Wenn noch Fragen sind, dann gerne. Ich weiß nicht, ob der Harry Hensler dich mal darauf angesprochen hat. Die Berliner wollen auch das BGE in den Wahlkampf nehmen und da auch verschiedene Leitanträge setzen. Und da gab es noch die eine oder andere Frage, und da ihr ja wirklich tief in dem Thema drin seid. Ich weiß nicht, ob ihr da euch mal kurz geschlossen habt. Weil das läuft? Ja, er hat mir das Pad zugemailt und ich werde morgen früh noch ein paar Sachen da ergänzen. Es ging hauptsächlich da, wie die Krankenversicherung eingebaut werden sollte in einem Modellversuch. Und da habe ich schon mit ihm so kurz über Twitter korrespondiert, aber ich mache das morgen früh, schreibe ich da meine Sachen noch hinzu. Muss man mal schauen, ob sie damit einverstanden sind. Aber das ist halt das Problem. Ein BGE kann ja nicht alle Sozialleistungen ersetzen. Und da muss man halt gucken, ob man das nicht so aufbaut, dass für bestimmte Leute noch zusätzliche Sozialleistungen möglich sind, zum Beispiel halt auch im Bereich Krankenversicherung. Aber das schauen wir mal. Wunderbar, vielen Dank. Ich möchte jetzt hier nicht groß in die inhaltliche Diskussion einsteigen, dafür ist hier nicht Zeit und Ort. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, was sollen diese Positionspapiere dann in der politischen Auseinandersetzung bewirken? Ich stehe denen grundsätzlich positiv gegenüber. Aber wenn wir einerseits sagen, Hartz IV ist sowieso scheiße und das muss schnellstens abgeschafft werden, warum machen wir jetzt tatsächlich in Anführungsstrichen realistische Beschlüsse für die kurzfristige Umsetzung innerhalb SGB II und 12? Wenn wir doch sagen, eigentlich ist es auch relativ schnell möglich, ein BGE umzusetzen. Ja, ob ein BGE schnell möglich umzusetzen ist, das ist natürlich die Frage. Aber ich denke, so Positionspapiere sind doch sehr hilfreich. Vor allen Dingen für Leute, also für Piraten, die nun in den Parlamenten sitzen. Und da ist es ja nicht so, dass man da sagen kann, okay, bei den Stromsperren oder bei Kinderarmut, da wollen wir das BGE jetzt morgen umsetzen. Da könnten wir schon dazu beitragen, dass man eben mit kleinen Schritten in die richtige Richtung marschieren. Und ich denke, solche Positionspapiere dienen eigentlich dazu, eben den Piraten, die in den Parlamenten sitzen, halt Orientierungsmöglichkeiten zu geben. Und Kinderarmut ist halt ein Thema, was auch in der Öffentlichkeit sehr breit diskutiert wird. Und man muss sich auch immer überlegen, wenn man irgendwo mitgestaltet in den Parlamenten, wie kriegt man da Allianzen zustande? Und Kinderarmut, das ist zum Beispiel ein Thema bei den Linken, das ist ein Thema bei den Grünen. Und so kann man halt vielleicht in diesen Parlamenten kleine Arbeitsgruppen aufbauen, die dann dieses Thema nach vorne bringen. Das Gleiche gilt aber auch für die Stromsperren. Du meinst also, mit diesem Positionspapier zu den Stromsperren habe ich es leichter, bei mir für die Kommunalwahl einen Punkt einzufügen, der sagt, dass doch bitte die Stadtwerke Hannover auf derartiges demnächst verzichten sollen? Also die Vorteile, wenn man die Kosten des Stroms in die KDU mit übernimmt, ist, dass die Gemeinden, die Städte natürlich ganz andere Verhandlungen mit den Stromkonzernen führen können als eine Privatperson. Vor allem die Leute, die eben erwerbslos sind, die von Hartz IV leben müssen, haben meistens nicht die Bonität, um überhaupt einen Stromanbieter zu wechseln, also zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln. Und ich sehe da eine große Chance, wenn wir das publik machen, dass also auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass wir Piraten uns schon Gedanken machen, wie wir Verbesserungen innerhalb der Hartz-IV-Bezieher erreichen können. Und ich denke, das ist ein Antrag, um eben in Zukunft solche Stromsperren zu vermeiden. Und ich denke, das ist halt auch wieder für die Piraten, die in den Parlamenten oder in den Kommunen arbeiten, vielleicht sehr hilfreich. Okay, danke. Wir dürfen das jetzt nicht ausdiskutieren, aber ich wollte das nur mal reinwerfen, weil ich das ja auch sehe. Stromsperren sind im Saarland teilweise jetzt nicht mehr so problematisch, weil sie jetzt folgenden Trick anwenden, nur mal zur Info. Wenn sowas vorliegt, wird der Anbieter dann, und der Kunde ist dann Jobcenter-Kunde, das Jobcenter informieren und die werden dann eventuell die Kosten übernehmen und werden dann eine Art Kredit machen und dann ca. 30% der Leistungen kürzen, um diesen Kredit zurückzuführen. Also es ist absurdum, was da läuft. Insofern nur mal das als Hintergrund, weil ich das jetzt gerade als Steilvorlegeanlage habe. Also in so Geschichten müssen wir natürlich gucken, dass wir das wegschaffen. Ja, ich habe auch schon gehört, dass man auch schon darüber diskutiert, den Leuten nur so eine Art Flatrate zur Verfügung zu stellen. Also so und so viel Watt habt ihr zur Verfügung und wenn ihr darüber hinauskommt, dann habt ihr Pech gehabt. Aber wie gesagt, das sind so Diskussionen momentan und ich denke, es ist eigentlich so, das Recht auf Wohnen, das Recht auf Kleidung, das Recht auf Nahrung und das Recht, Strom zu beziehen, das muss man praktisch gleich haben. Kein Leben in Würde, auch nicht, wenn man ein Dach über den Kopf hat, weil nämlich Strom ist essentiell für Nahrung zubereiten, für Warmwasser, für die Heizung und so weiter und so fort. Diese Nummer mit der Flatrate, die hat das Wuppertal-Institut mal so vor 2 Jahren ungefähr rausgebracht. Das wurde dann ein paar Wochen diskutiert und dann doch von den meisten wieder verworfen, weil das dem Problem nicht abhilft. Also du hast weiterhin dann eine Stromknappheit bei Leuten, die wenig Geld haben. Am Ende des Monats ist halt deine Flatrate zu Ende. Und dass das jetzt wieder aus der Mattenkiste geholt wird, wundert mich. Das ist mir neu. Ja, wie gesagt, ich habe davon gehört. Und noch eine Sache sollte man natürlich fairerweise berichten. Wenn man das umsetzt auf die KDU, dann wird natürlich das Geld von den Kommunen, von den Städten bereitgestellt. Aber da muss man natürlich Lösungen finden, dass diese Mehrkosten dann auch vom Staat übernommen werden oder zumindest unterstützt werden. Und deswegen ist auch in dem Antrag eine Übergangslösung enthalten, wo wir sagen, dass eben der Regelsatz für die Stromkosten erhöht werden soll. Das wäre jetzt der erste Schritt, damit sowas nicht passieren kann. Aber langfristig gesehen wäre halt dieser Weg, die Stromkosten in die KDU mit zu übernehmen, der richtige Weg. Stimme ich zu. Da habe ich noch eins, das ist wirklich jetzt das Letzte, da habe ich drüber gelesen, dass man in verschiedenen Konstellationen diese Familienversicherung überhaupt nicht mehr als HLG-2-Empfänger bekommt. Das bringt natürlich auch vielen Probleme. Aber wie gesagt, das muss man auch im Schirm haben. Viele, viele wichtige Dinge und dafür Piraten. So, jetzt hat Musik mal kurz reingrätschen, falls ihr schon fertig wart. Ich habe das jetzt gerne und Interesse haben weiterlaufen lassen, aber wir müssen noch kurz die letzten Berichte durchziehen innerhalb unserer Stunde. Zur Gesundheitspolitik. Ulrich Trenner, was gibt es Neues? Irgendjemand hat versucht, den Antrag der AG für das Grundsatzprogramm zu verändern, indem er unabgesprochen und ungekennzeichnete Änderungen eingefügt hat. Insofern sind wir jetzt wieder auf Null. Wir werden auch nicht mehr hinbekommen, bis zum Antragsschluss, dass die AG tagt und einen neuen Beschluss fasst oder einen neuen Text fasst. Die bisherigen Termine, die geplanten Termine bei Leinenlos sind leider nicht alle eingehalten worden. Jetzt werden zusätzliche noch in dieser Woche stattfinden, an denen wir nicht teilnehmen können. Also schade drum, viel Arbeit in den Sand gesetzt. Es wird zur Gesundheitspolitik von der AG keinen Antrag zum Grundsatzprogramm geben. Das wird den Rest der Motivation wahrscheinlich aufessen. Und dann werden wir mal gucken, was nach dem Parteitag von Gesundheitspolitik noch übrig ist. Das war's. Für Fragen gerne, aber nur formal, bitte nicht inhaltlich. Könnt ihr die Version, die ihr vorbereitet hatte, nicht über den Timeslider problemlos zurückholen? Das kann möglich sein, aber ich sehe irgendwo nicht ein, wenn da unabgesprochen geändert wird, die Arbeit dann immer neu anzufangen und neu abzustimmen. Also auch über den Timeslider, das ist, geht an meinen Möglichkeiten vorbei. Also ich habe das auch hinbekommen in 2 Minuten. Das kann ja dann irgendjemand anders machen und kann auch Anträge stellen und kann sich dann auch Texte eben daraus raubkopieren. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Von der AG jedenfalls wird nichts mehr kommen. Kann ich mich da ganz kurz einmischen? Ich finde das ein bisschen trotziges Verhalten. Über diesen Timeslider können wir das wirklich sehr leicht zurückverfolgen, was euer Originaltext war. Und wenn der bei euch abgestimmt ist, wäre es doch reiner Trotz von dir jetzt, du einfach sagst, von uns kommt jetzt nichts mehr, nur weil da irgendein Depp euch gestreut hat. Das ist doch nicht Politik. Also, sorry, ich bin da nicht der einzig Verantwortliche. Ich habe, als ich das entdeckt habe, nur durch Zufall, sofort die AG informiert. Die AG möchte nicht mehr tagen. Ich kann da nichts anderes zu machen. Ich kann ja niemanden zwingen zu tagen, zumal bei Leinenlos ja die völlige Freiheit zu kommen und zu gehen herrscht. Also ich denke, dass da wir uns genau so verhalten wie Leinenlos. Es wird eben keinen Antrag geben, aber es ist ja sowieso bei Leinenlos geplant, dass alles so bleibt, wie es ist. Also sehe ich da auch keinen besonderen Schaden. Sag mal, am Entwurf fertig gehabt oder nicht? Oder wart ihr noch in der Diskussion? Der Programmentwurf war fertig. Antragstext war als Entwurf fertig. Dann brauchst du auch keine weitere Sitzung deiner AG mehr. Du nimmst einfach den Timeslider, stellst den Antrag so her, wie er abgesprochen war und stellst ihn ein als Antrag. Das ist doch alles schön. Und lass dich nicht von irgendeinem blöden Troll da abhalten. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir haben die Möglichkeit, mit einer gewissen Trollresistenz durch den Timeslider zu arbeiten. Das sollten wir dann auch tun. Ja, das ist anscheinend nicht das einzige Problem. In der letzten Sondersitzung der AG am Sonntag, Leinenlos, ist dann wohl beschlossen worden, dass bestimmte Anträge nicht der Leinenlos-Initiative so gefallen, wie sie das gerne hätte und dass sie deshalb bearbeitet werden sollen, sei dort beschlossen worden. Ich hatte noch keine Zeit, das nachzuvollziehen. Ja, das kann sein. Also es sind einige Anträge einfach ein bisschen zu lang für ein Grundsatzprogramm in unseren Augen. Ich war ja bei der Sitzung dabei. Trotzdem kann man sie stellen und trotzdem kann man sie immer noch, wenn sie zu ausführlich und zu lang sind, immer noch für ein Wahlprogramm stellen. Also dann muss man halt irgendeine kleine Essenz aus dem Wahlprogrammentwurf, wenn das einer jetzt ist, ich kenne den Entwurf nicht, aber wenn das jetzt mit einem Wahlprogrammentwurf ist, ausführlich und detailliert, dann zieht man da eine Essenz raus und stellt ihn als Grundsatzprogrammantrag und den Rest nimmt man als Wahlprogrammantrag, denn die Arbeit, die braucht ja jetzt nicht verloren zu gehen. Also auch nicht, wenn wir jetzt irgendwelche Anträge, die da vorliegen, nicht im Wahlprogramm, nicht im Grundsatzprogramm haben möchten, sondern im Wahlprogramm. Und zum anderen entscheidet das der Bundesparteitag. Das heißt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, den Antrag, auch wenn er lang und ausführlich ist, vorzuschlagen. Und dann entscheidet halt der Bundesparteitag. Es entscheidet ja nicht diese Gruppe Leinenlos jetzt, die Geschichten. Die kann höchstens entscheiden, was sie einbringen will. Aber was andere einbringen, darauf hat sie keinen Einfluss. Und auch nicht auf das, was der Bundesparteitag dann abstimmt. Also das aktuelle Pad sagt, das ist der Stand vom 19. Januar. Dann gibt es eine Version vom 15. Januar, vom 13. Januar, vom 12. Januar. Da hast du, Wolf, auch noch als letzter, glaube ich, was drin geschrieben. Also das müsste dann wahrscheinlich die sein, die dem noch am nächsten kommt, was ihr so wolltet. Und von daher sehe ich da auch kein Problem, da etwas quasi jetzt wiederherzustellen und dann einzureichen. Ich möchte euch herzlich bitten, auch im Hinblick darauf, dass ich es für fast fraglich halte, dass tatsächlich bis zur Bundestagswahl nochmal ein vollkommen überarbeitetes Wahlprogramm eben zur Bundestagswahl herauskommt, im Sinne der Wahlprüfsteinfragen, die dann wieder bei mir auf dem Tisch landen, noch einen Antrag fürs Grundsatzprogramm einzureichen. Ja, und ich möchte an der Stelle auch nochmal dazu sagen, es wäre auch echt schade, wenn ihr eure Arbeit sozusagen euch sozusagen selbst trollt jetzt. Also lasst euch doch nicht einschüchtern von irgendwelchen Leuten, die da am Sonntag irgendwie sich gestört haben an der Länge. Sie haben sogar festgestellt, dass euer neuer Entwurf kürzer ist als das alte. Und das Ziel sollte ja sein, etwas zu kürzen. Und wenn ihr es nicht kürzer kriegt, ist das doch völlig okay. Lasst es so, wie es ist, bitte. Und bringt es ein. Wie gesagt, ich glaube, dass es nicht mehr möglich ist, die AG zusammenzurufen. Und von daher glaube ich auch nicht, dass es noch zu einem Antrag kommen wird. Aber dann tut doch das, was ihr jetzt beschlossen habt, einfach reinkippen. Es wird eh modular abgestimmt. Und dann soll halt, wenn die AG dagegen ist, halt auf dem Parteitag dagegen stimmen, wenn es zur Abstimmung kommt. Aber es wegzulassen, ist doch wirklich total destruktiv. Was meinst du denn, was die letzte Version ist dessen, was ihr haben wolltet? Von welchem Datum müsste die sein? Das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal überprüfen. Ich kann eben nur feststellen, es ist danach dran rumgearbeitet worden. Ich habe nicht feststellen können, was da gearbeitet worden ist. Ich halte das auch nicht für meine Aufgabe, jetzt Zeile für Zeile nachzugucken, wer da was gemacht hat. Auch nicht im Timeslider nachzugucken. Es ist anscheinend so, dass bei Laienlos eine bestimmte Vorstellung besteht, wie man den Laienlos-Antrag machen will. Dann soll man das gerne so tun. Die AG Gesundheitspolitik hat sich an Laienlos eine Weile beteiligt und wird sich jetzt eben nicht weiter an dieser Initiative beteiligen. Ob es zu einem eigenständigen Antrag kommt, kann ich offen lassen. Wir haben noch nicht Antragsschluss, vielleicht macht jemand das. Entschuldige bitte, Wolf, ich habe da mal eine Frage. Hast du das bei Laienlos entsprechend erwähnt und angemeckert? Hast du dort nachgefragt, ob jemand von denen in eurem Antrag rumgefuscht hat? Ich habe nach der letzten regulären Sitzung an keiner weiteren Sitzung von Laienlos teilgenommen, insbesondere nicht an der am Sonntag. Ich bin auch der Meinung, dass die regulären Termine völlig ausreichend waren. Die wurden dann ergänzt, weil bei den regulären Terminen bestimmte Leute nicht anwesend waren und weil man meinte, auf die Abwesenden Rücksicht nehmen zu müssen, weniger als auf die Anwesenden. Also das soll man gerne so tun. Aber ich würde jetzt wirklich um Respekt dafür bitten, die AG Gesundheitspolitik tagt eben nicht mehr vor Freitag. Und ob jetzt jemand bis Freitag noch den Antrag überarbeitet und einstellt, werden wir dann sehen. Ja, sagen wir es einfach so. Hier innerhalb der Gruppe beherrscht ja Einigkeit, dass wir sagen, wir würden dann schon dafür sorgen, dass euer Antrag so eingebracht wird, wie ihr ihn eigentlich dann auch fertig hattet. Dazu bräuchten wir halt die Information, von welchem Datum in etwa dann die fertige Version gewesen ist, damit wir das dann auch für euch machen können und auch im Sinne der AG Gesundheitspolitik machen können. Das ist das eine. Das andere ist, es hört sich jetzt so an, als ob die AG Gesundheitspolitik annehmen würde, dass jemand von der Leinenlosgruppe in eurem Pad diesen Antrag nochmal nachbearbeitet und geändert hätte. Wenn ihr das annehmt, dann ist das das eine. Wenn ihr es wisst, ist es das andere. Und da würde ich dann, also ich jetzt, bei der Leinenlosgruppe doch mal nachfragen, ob das so gewesen ist und wer das gewesen ist, weil das interessiert mich schon, wenn Leute sich da gegenseitig torpedieren, das habe ich nicht so gerne. Also da möchte ich dann mal ein bisschen hinterher forschen. Von daher müsste ich dann von dir wissen, ob das tatsächlich eure Annahme ist und ob es daran liegt, dass du sagst, mit Leinenlos habe ich nichts mehr zu tun. Das ist so. Okay, dann frage ich da auf jeden Fall nochmal nach. So, und wie gesagt, also wenn du uns jetzt helfen möchtest, euren Antrag einzubringen, dann fände ich es sehr nett von dir, wenn du mal so zumindest grob gucken könntest, von wann denn ungefähr eure abgeschlossene und innerhalb der AG Gesundheitspolitik abgestimmte Version war. Und dann machen wir uns darüber her und dann bringen wir den Antrag ein. Das ist jetzt auch kein Problem. Aber wir würden es dann schon ganz gerne im Sinne der AG Gesundheitspolitik machen, denke ich. Ich gebe das gerne weiter an die AG. Ja, also wie gesagt, wir hätten da gerne einen Hinweis. Sonst gucken wir halt mal, was anzunehmenderweise der letzte Stand war. Aber wenn das dann nicht in eurem Sinne ist, dann möchten wir bitte nicht gehauen werden. Wolf, du kannst uns sicherlich verraten, wann eure letzte AG-Sitzung war. Immer erster Donnerstag im Monat. Ich müsste jetzt in den Kalender gucken, um das für diesen Monat festzustellen. Okay, finde ich raus. Danke. Der 7. dann logischerweise. Der 7. Januar. So, ja, sehr realistisch. Gut, ich nehme jetzt mal kurz noch schnell Michael Bernd dran, damit wir noch den letzten Bericht kurz auf Aufzeichnung sozusagen haben. Falls es danach noch Redebedarf dazu gibt, würde ich euch das natürlich sehr, sehr gerne noch machen lassen, aber nur damit wir das fertig haben, weil ich nämlich mir dann im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit und den Redebedarf einfach die Abfrage der anderen Themenbeauftragten spare, da ich auch keinen von ihnen aktuell noch im Kanal sehe. Und ja, Michael, bitte. Ja, ich beeile mich dann mal auch für die Aufzeichnung, gehe ich mal kurz durch. Also am Orangebuch arbeiten wir weiter, das ist klar. Ich hatte ja schon berichtet über das Förderprojekt Schaufenster intelligente Energie von der Bundesregierung. Da versuche ich gerade mit Jens Stommer nochmal Kontakt aufzunehmen, weil in unserer Modellregion die Vernetzung von Verbrauchern und Erzeugern, digitale Vernetzung, ein Hauptthema ist. Und ich habe die Idee, dass wir als Piraten vielleicht im Rahmen dieses Forschungsprojektes Standards, datentechnische Standards diskutieren, vielleicht auch Standards setzen können. Da müsste ich aber wissen, wer technisch auch hier am fundiertesten arbeiten kann. Ich habe von Jens aber noch keine Antwort bekommen. So, dann gab es am Sonntag ja das Treffen in der Nähe von Kassel der Arbeitsgruppe Stromnetzausbau, Jörg Dietrich, wo wir ja auch mitwirken. Es war ein sehr konstruktiver Austausch mit dem Vorsitzenden des Bundesverbandes Bürgerinitiativen gegen Südling, der extrem gut vernetzt ist. Und wir haben einige Ansätze für eine Zusammenarbeit. Ich werde das jetzt in der AG-Sitzung, die in 10 Minuten ist, andiskutieren. Auf jeden Fall ist der Bundesverband, was energiepolitische Perspektiven angeht, genau auf der Linie der Piratenpartei. Und das macht es natürlich einfach und man ist auch bereit, da Türen zu öffnen, weil man eben auch sehr gut vernetzt ist. Ich habe dann noch teilgenommen an einer Konferenz unseres Maritimen Kompetenzzentrums hier in der Region. Dort wurden 12 Forschungsprojekte vorgestellt, weitgehend Kooperationen von Firmen aus der Region Westdeutschland und Holland im Bereich maritime Wirtschaft. Ein interessantes Forschungsprojekt ist der Einsatz von Flettner-Rotoren. Gehe ich nicht näher drauf ein, kann man googeln, ist eine alte Technik, die jetzt aber auch aktuell auf einem Frachtschiff 120 Meter lang eingesetzt werden soll, um weiter praktische Erfahrungen zu machen. Und ich bin eingeladen worden vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Das lief über Guido Körber, der eine Einladung bekommen hat. Dieser Bundesverband ist wohl der größte europäische Wirtschaftsverband, was die Mitgliederzahl angeht, und macht ein Kompetenzcluster Speichertechnologien auf. Ich habe mit der Verantwortlichen gesprochen und zur zweiten Sitzung werden wir dann auch mit eingeladen, sozusagen in dieses Kompetenzcluster mit einzusteigen. Ich denke, eine ganz spannende Entwicklung. Mal schauen, was sich daraus ergibt. Soweit. Ich danke dir sehr. Gibt es dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann springen wir mal direkt weiter zu Top 5. Ich mache mal das mit der Geschwindigkeit wegen der Uhrzeit. Da gibt es eine Frage nach NRW. Ja, das ist von mir. Eventuell, ich sehe Danneputt, ist ja noch da. Ich habe heute telefonisch kurzfristig erfahren, dass in NRW, in Rheinbach bei Bonn, das Land NRW eine größere Containersiedlung mitten auf der Wiese plant. Und da ist für morgen eine Bürgerversammlung anberaumt. Und da wollte ich einfach mal nach NRW fragen, ob sich da jemand, ob das schon bekannt ist, ob das schon durchdrungen ist und ob sich da jemand kümmert. Weil ich weiß nicht, ob es da in Bonn und Rheinbach irgendwelche KVs oder sonst irgendwas gibt, ob sich da vielleicht einer aus dem Landtag NRW mal drum kümmern könnte. Kann ich dir nicht sagen. Also ich bin erkältet und war heute und gestern nicht im Landtag. Ich habe auch nur per Stream und Pad an der Fraktionssitzung teilnehmen können, also von zu Hause aus. Weiß ich nicht. Also ich habe ja davon jetzt zum ersten Mal, von diesem Plan. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich drum kümmert. Du könntest versuchen, Simone Brandt anzumailen. Die macht hauptsächlich Flüchtlingspolitik bei uns in der Fraktion. simone.brandt@landtag.nrw.de. Ja, die Adresse habe ich, glaube ich, die folgt mir auf Twitter. Ich kann dir mal dort kurz anschreiben. Danke für die Info, dann versuche ich da mal Kontakt aufzunehmen. Okay. Das war's, Joffrey, du darfst zumachen. Okay, gut. Ja, dann machen wir das doch gleich so. Ich weiß es nicht, gibt es noch Fragen, Redebedarf, sonstiges, was irgendjemand unbedingt noch auf der Aufzeichnung haben möchte? Denn ansonsten würde ich dann zumindest schon mal den offiziellen Teil der Sitzung schließen. Ich hätte nur eine kurze Frage. Haben wir eigentlich einen Kalender, wo alle AGs und die Tagen und so weiter zur Verfügung stehen, dass man den abonnieren könnte und dann bequem auf allen Geräten hat, so ein iCall-System? Ich muss gerade mal, verdammt, jetzt ist der stumm, jetzt ist der taub gestellt. Ich kann mich erinnern, wir hatten dieselbe Frage Ende des letzten Jahres schon mal und da hatte Bastian damals was erwähnt, was diese Charakteristik recht gut erfüllen sollte. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Also es gibt da wohl was, aber da ist das Problem wie mit so vielen Tools, dass sie irgendwie eher halbkant sind und dann auch nur halb gepflegt werden. Also alle AG-Termine, glaube ich, bekommt man im Moment nicht. Aber das war auch eines der Projekte, das ich gerne haben wollte oder das ich gerne innerhalb des nächsten Jahres regelmäßig einpflegen und implementieren möchte, auch im Rahmen dieser Team-Polgef-Sitzungen. In NRW mal so was, da hatte der Darwin Holding geschrieben, aber seitdem vor Jahren hat Wiki geupdatet wurde, funktioniert nicht mehr, weil der Tool hat sich die Informationen aus dem Wiki rausgeholt. Ja, ich finde, also das wäre ganz, ganz schön. Also wir haben es im Saarland, haben wir so einen Kalender, den kann man sich schön bequem abonnieren, dann sieht man, wann alles läuft, dann vergisst man auch nichts, weil wir haben ja doch alle verschiedene Sachen und Verpflichtungen auch innerhalb der Partei. Und dann passiert schon mal, dass der ein oder andere Termin einfach verschwitzt wird. Und ich denke, dass so, wenn man so eine zentrale Sammelstelle hat, wo dann alles gepflegt wird, zentral, die man dann vielleicht noch abonnieren kann, wäre schon sehr super. Ja, definitiv. Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht, wie ich es schaffe, das vielleicht im Rahmen dieser Sitzungen hier zu implementieren. Also da ist es eher noch eine Frage, wo man dann halt immer schauen muss, in welchem Format und in welcher Art und Weise das dann wiederum abrufbar ist. Aber ist auf der Agenda, also da habe ich mir Gedanken gemacht. Okay. Also wir haben es über ein Plugin bei WordPress gelöst. Das kannst du dir mal anschauen. Piratenpartei-Saarland.de oder Salui, da sind die Dinger drin. Ist halt einfach, aber auch dementsprechend leicht zu pflegen. Okay, gut. So, jetzt gibt es noch etwas. Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann beende ich an dieser Stelle etwas verspätet, aber trotzdem die heutige Sitzung des Team Polgef um 21.16 Uhr. Ich danke euch allen sehr fürs Kommen, fürs Mitmachen, fürs Diskutieren. Schöne Sitzung heute gewesen. Genau, ich bitte natürlich darum, die Aufzeichnungen einzustellen und wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.